Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For sending Jesus to this world. Dass du Jesus in diese Welt geschickt hast. And we ask you to please bless this message. Und wir bitten dich, dass du diese Botschaft segnest. In the spirit of Christmas. In dem Geist der Weihnacht. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want you to turn with me tonight to Matthew chapter 22. Heute gehen wir zu Matthäus 22. Before we turn to Matthew chapter 1. Und davor zu Matthäus 1. Yeah, we're going to read the Christmas story tonight. Wir werden die Weihnachtsgeschichte lesen heute. But I want to read something that the Lord said. Aber ich möchte was lesen, was der Herr gesagt hat. In his last week on earth. In seiner letzten Woche auf der Erde. It was kind of a riddle. Es war ein Rätsel. It starts in Matthew 22 verse 41. Es beginnt in Matthäus 22 Vers 41. Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question. Während die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie eine Frage. What do you think about the Christ? Whose son is he? Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? The answer to this question is all about Christmas. Die Antwort dieser Frage, da geht's um Weihnachten. They said to him, the son of David. Sie sagten zu ihm, der Sohn Davids. And he said to them, then how does David in the Spirit call him Lord? Und er sagte, wie sagt David ihn dann im Geiste, wie nennt David ihn seinen Herrn? Saying, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies beneath your feet. Indem er sagte, Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. This comes from Psalm 110, verse 1. Das kommt aus Psalm 110, Vers 1. Here's the question. Jetzt ist die Frage. If David then calls him Lord, wenn David ihn nun Herr nennt, how is he his son? Wie ist er sein Sohn? There's a lot of stuff on TV about Christmas. Über Weihnachten gibt's viel im Fernsehen. A lot of documentaries. Viele Dokumentare. Filme. And a lot of it is just pure nonsense. Und das meiste ist Unsinn. Just opinions about who Jesus was. Meinungen darüber, wer Jesus sein mag. Playing down the miracles. Die Wunder werden heruntergespielt. Trying to give natural answers for everything the Bible says. Man sucht natürliche Antworten für das, was die Bibel sagt. But here's the question. Aber hier ist die Frage. If the Messiah, wenn der Messias, is the son of David, der Sohn Davids ist, how can David call him Lord? Wie kann David ihn Herr nennen? Would you ever call your son Lord? Würdest du deinen Sohn Herr nennen? Let's go to Matthew chapter 1. Schauen wir Matthäus 1. The answer to this question, die Antwort, is that Jesus is God in the flesh. Ist, dass Jesus Gott im Fleisch ist. And this is what Matthew is going to bring out here. Und darüber erzählt Matthäus. He is going to start the book of Matthew with the genealogy of Jesus. Er beginnt sein Buch mit dem Geschlechts, mit dem Stammbaum Jesu. Through the line of Joseph. Durch die Linie Josephs. And Joseph as the legal father. Und Joseph als rechtlicher Vater. Of Jesus. Von Jesus. Will make him legally the king. Macht ihn legal, gesetzlich zum König. And Mary's birth line or genealogy is spoken of in Luke 3. Und Marias Stammbaum, der in Lukas 3 genannt wird, which will bring the physical side of Jesus into the picture. Bringt die physische körperliche Seite von Jesus ins Bild. He will be born of a virgin. Er wird von einer Jungfrau geboren. But Joseph will not be the father. Aber Josef wird nicht der Vater sein. The Holy Spirit will be the Father. Der Heilige Geist wird der Vater sein. And this is the answer to that question. Und das ist die Antwort auf diese Frage. The Pharisees in all of their learning could not answer this question. Und so viel die Pharisäer auch studiert haben, sie konnten diese Frage nicht beantworten. Who is the Christ? Wer ist der Christus? Whose son is he? Wessen Sohn ist er? He is the son of David. Er ist der Sohn Davids. That's correct. Stimmt. Then why does David call him Lord in Psalm 110 verse 1? Und warum nennt David ihn dann Herr in Psalm 110 Vers 1? Does anybody know? Weiß das jemand? Nobody knew. Niemand wusste es. Because the answer was, denn die Antwort war, because he is the God-man. Weil er der Gottmensch ist. Let's just pray for a moment. Beten wir eine Weile. Father in heaven, we pray. Vater im Himmel, wir beten. That these truths would not go by our minds. Dass diese Wahrheiten nicht aus unseren Gedanken that kommen. We would not be distracted. Dass wir nicht abgelenkt sind. By people who are wandering around. Durch herumgehende Menschen. Father, we pray. Vater, wir beten. That your spirit. Dass dein Geist. Would take these truths. Diese Wahrheiten nimmt. And speak them to the depths of our hearts. Und sie in die Tiefen unseres Herzens spricht. I pray in Jesus' name. Ich bete das in Jesu Namen. Amen. Amen. Now just look at the genealogy for a moment. Also ich habe mir den Stammbaum angeschaut. Verse 1 of Matthew 1. Vers 1 von Matthäus 1. The record of the genealogy of Jesus Christ. Das Buch des Geschlechts Jesu Christi. The son of David, the son of Abraham. Des Sohnes David, des Sohnes Abrahams. Now Jesus is the English word for the Greek word Isus. Jesus ist das deutsche Wort für das griechische Wort Isus. And the Greek word Isus is the transliteration of the Hebrew word. Und das griechische Wort Isus ist das die Übersetzung des hebräischen Wortes Yehoshua. Yehoshua. Or Joshua. Oder Josua. And the name Jesus, his name was Yeshua. Und Jesu Name war Yeshua. From Joshua. Von Josua. Or Yehoshua. Oder Yehoshua. It was shortened to Yeshua. Und das wurde kurz gefasst zu Yeshua. Joshua means God is salvation. Josua bedeutet Gott ist Rettung. The shortened version of Yeshua. Die kurze Version Yeshua. Which was the Lord's name. Was der Name des Herrn war. Means God saves. Bedeutet Gott rettet. Oder Savior. Retter. And this is the genealogy. Und das ist der Stammbaum. Of Jesus Christ. Von Jesus Christus. Jesus Messiah. Jesus der Messias. The Greek word Christos. Das griechische Wort Christos. Is a translation of the Hebrew word. Ist eine Übersetzung des hebräischen Wortes. Hashem HaMashiach. HaMashiach. Mashiach. We have a song that goes Baruch Hashem HaMashiach Yeshua. Das ist ein jüdisches Lied. Messiah Yeshua is Christ Jesus. Jesus Christus ist Messiah Yeshua. Where's Christian Stroh? He's here tonight, right? Where's Christian Stroh? Raise your hand. He was just in Israel. Er war gerade in Israel. Yeshua HaMashiach. HaMashiach is a song. It goes Yeshua HaMashiach is the name I love. Also Yeshua HaMashiach ist der, den ich liebe. Yeshua. Let's say that. Lass es uns sagen. Yeshua. Yeshua. That's what Mary called him. So hat Maria ihn genannt. Yeshua. Yeshua. Verse 2. Abraham was the father of Isaac. Vers 2. Abraham war der Vater Isaaks. Isaac the father of Jacob. Isaac der Vater Jakobs. Jacob the father of Judah. Jakob der Vater von Juda. We skip down to verse 5. Vers 5. And we see Salmon was the father of Boaz. Salma war der Vater von Boaz. By Rahab. Durch Rahab. Boaz was the father of Obed by Ruth. Boaz war der Vater von Obed durch Ruth. Obed the father of Jesse. Obed der Vater von Jesse. Jesse was the father of David the king. Jesse war der Vater Davids des Königs. David was the father of Solomon. David war der Vater Salomo. Verse 8 we see Asa. Vers 8 Asa was the father of Jehoshaphat. War der Vater von Jehoshaphat. Jehoshaphat the father of Joram. Josaphat, der Vater von Joram. In verse 10 we see the King Hezekiah. Vers 10 König Hiskia. In verse 11 we see young King Uzziah. Vers 11 Josia der König. Who became king at 8 years old. Mit 8 Jahren ist er König geworden. Verse 13 we see Zerubbabel. Vers 13 Zerubbabel. Who built the foundation for the temple. Der die Grundlagen für den Tempel gebaut when the hat. Jews returned from captivity in Babylon. Wo die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen. And in verse 16 we see Jacob was the father of Joseph. Und im Vers 16 Jakob war der Vater von Josef. The husband of Mary. Der Mann Marias. But it does not say that Joseph begot Jesus. Aber steht nicht, dass Josef der Vater von Jesus war. He was simply the husband of Mary. Er war einfach der Mann von Maria. But legally the father of Jesus. Aber gesetzlich der Vater von Jesus. Which put Jesus in the royal line. Was Jesus in die königliche Linie gebracht hat. Okay. The husband of Mary by whom Jesus was born who is called Messiah. Der Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Now go to verse 18. Vers 18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich so. When his mother Mary had been betrothed to Joseph. Als Maria seine Mutter dem Josef verlobt war. Before they came together. Wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren. Now that means that they went to the Standesamt, they got legally married. Sie sind zum Standesamt gegangen, wurden right, vom like Gesetz we do. Geheiratet, verheiratet. But in the Jewish culture, in der jüdischen Kultur, you get legally married, heiratest du vor dem Gesetz, and then you are married, und dann bist du verheiratet, but it is still adultery, aber es wäre Ehebruch, to have relations Verkehr zu haben, before the spiritual marriage, vor der geistlichen Ehe, before the husband comes and takes his bride away, bevor der Mann kommt und seine Braut abholt, and then the marriage was consummated at his home, und dann bei ihm zu Hause wurde die Ehe vollzogen. And these two were engaged to each other. Und die zwei waren einander anvertraut. They went to the Standesamt. Sie gingen zum Standesamt. They went to the town hall. Im Rathaus wherever. Oder wo auch immer. They got legally married. Wurden verheiratet vorm Gesetz. Now they were engaged. Jetzt waren sie verlobt. They were absolutely man and wife. Sie waren schon, galten als Mann und Frau. But now there was a waiting period. Aber sie mussten jetzt noch warten. It's a beautiful picture of us, the bride of Christ, waiting for Jesus. Das ist ein wunderbares Bild von uns als der Braut Christi, die auf ihn wartet. And before they came together, und bevor sie zusammenkamen, before Mary moved into Joseph's house, bevor Maria zum Josef zog, before they had relations together, bevor sie Verkehr hatten, she was found, as it says, she was found to be with child, wurde sie schwanger erfunden, by the Holy Spirit, von dem Heiligen Geist. And obviously Joseph didn't know this. Und Josef wusste davon nichts. And Joseph, her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Now that's a whole nother message right there. Da steckt eine ganze Botschaft drin. Righteousness means Gerechtigkeit bedeutet to cover sin. Sünde zu verbergen. He was a righteous man. Er war ein gerechter Mann. And he would not expose her. Und er hätte sie nicht bloßgestellt. Though he had every right to. Obwohl er das Recht dazu gehabt hätte. And the word found implies this. Und gefunden, das Wort, oder erfunden, that her stomach started to show. Bedeutet, dass ihr Bauch wuchs. Yeah, she didn't say anything. Sie hat nichts gesagt. The angel Gabriel in Luke chapter 1, der Engel Gabriel in Lukas 1, appears to her, erscheint ihr, and calls her blessed, und nennt sie gesegnet. Mary is perplexed. Maria ist verwundert. The angel Gabriel says, do not fear. Der Engel Gabriel sagt, fürchte dich nicht. For you have found favor with God. Gott hat dir seine Gunst erwiesen. For the Holy Spirit will come upon you. Denn der Heilige Geist wird auf dich kommen. And will overshadow you. Und dich überschatten. And because of that, the child inside of you will be called the Son of God. Und deswegen wird das Kind in dir der Sohn Gottes genannt werden. And so it was. Und so war es auch. Suddenly, plötzlich, her period didn't come. Hat sie die Regel nicht mehr bekommen. Could you imagine that? Kannst du dir das vorstellen? She's never had relations with anyone. Sie hatte nie Geschlechtsverkehr. A few weeks later, a month, 6 weeks, 2 months later. Ein Monat, paar Wochen später. She's got all the signs of pregnancy. Hat sie die Anzeichen einer Schwangerschaft. How does she tell this to her parents? Wie sagt sie das ihren Eltern? How does she explain this to Joseph? Wie erklärt sie das dem Josef? She doesn't really know how. Sie weiß nicht wie. But the baby's growing. Aber das Baby wächst. And the pants are stretching. Und die Hosen werden zu eng. And this little young 16, 17-year-old girl is probably very perplexed. Und diese kleine 16, 17-jährige, das Mädchen ist verwundert. But trusting God. Aber sie vertraut Gott. And then it's found out. Und dann wird's herausgefunden. Mary. Maria. Dear God of Abraham, Isaac and Jacob. Du lieber Gott von Abraham, Isaac und Jakob. This is nothing less than pregnancy. Das ist nichts anderes als Schwangerschaft. What have you done? Was hast du getan? I can explain. Ich kann's no erklären. Explaining. Keine Erklärung notwendig. This speaks 10,000 words. Das spricht 10,000 Worte. 100,000. 100,000. Speaks a million words. Eine Million. This is only one thing. Es ist nur eine Adultery. Antwort. Ehebruch. How can she explain this? Wie kann sie das erklären? Mom, just relax for Mama, a moment. Mama, warte mal. Ich erklär's dir. I can explain this. Ich kann's erklären. It's kind of unbelievable, but I can explain this. Es ist ein bisschen unglaublich, aber ich kann's schon erklären. We're listening. Ja, wir hören zu. Young lady. Junge Dame. Well, about 6 weeks ago. Also vor 6 Wochen. I was kind of taking a nap in the afternoon. Habe ich so ein I kind of dozed off. Ich bin eingeschlafen am Nachmittag. And? Und? An angel appeared to me. Ein Engel kam zu mir. An angel. Ein Engel. I suppose the angel Gabriel, right? Ich denke mir der Engel Gabriel, huh? Right. Ja, genau. Right, exactly. Ja, stimmt. What did he say to you? Was hat er dir denn gesagt? Young lady. Junge Dame. And this better be good. Und das, die Antwort muss jetzt gut sein. Then maybe Joseph comes in. Dann kommt vielleicht der Josef noch dazu. And he's looking at her like. Und er schaut sie an. What a disappointment. Was für eine Enttäuschung. How does she explain this? Wie kann sie das erklären? I don't think she could. Ich glaube nicht, dass sie es konnte. Maybe she didn't even try. Vielleicht hat sie es nicht einmal versucht. She just prayed and asked God, "This is your will." Sie hat gebetet und gesagt, Gott, das ist dein Wille. In any case, jedenfalls, she couldn't explain it to Joseph. Konnte sie es dem Josef nicht erklären. And Joseph decided that he would send her away. Und Josef dachte, dass er sie wegschickt. And then in verse 20. Und dann in Vers 20. But when he had considered this, als er sich es überlegte, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Saying, Joseph, son of David, und sprach, Josef, Sohn Davids, do not be afraid to take Mary as your wife. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. See, he faced two problems. Er hatte zwei Probleme. Personal disgrace. Persönliche Schande. So, who was the guy, Joseph? Wer war das? Welcher Mann war das, Josef? I don't know. Weiß ich nicht. It wasn't you. Du warst es ja nicht. No, it wasn't me. Nein, ich war es nicht. So, who was it? Also, wer war es dann? Let's ask Mary. Fragen wir Maria. Ooh. There's no way out of this. Da gibt's keinen Ausweg. For himself. Für sich selbst. In society. In der Gesellschaft. For Mary. Und für Maria. So he decides to put her away secretly. Also denkt er, sie wegzuschicken. But the angel says, "Don't be afraid." Aber der Engel sagt, hab keine Angst. For the child has been conceived in her of the Holy Spirit. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Now this teaching is so attacked by liberal Christianity. Das liberale Christentum attackiert diese Lehre total. Verse 21. Vers 21. She will bear a son and you shall call his name Yeshua. Einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. For he will save his people from their sins. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. He will save his people from their sins. Er wird sein Volk von ihren Sünden erretten. I want you to see a picture on the screen for a moment. Ich habe euch ein Bild mitgebracht am Dan would be so kind as to Bildschirm. Put it up there. He will save his people from their sins. Von ihren Sünden erretten. How many people you think are in that stadium right there? Wie viele sind da Menschen im Stadion? Was glaubt ihr? 50,000? 50,000? Maybe more. Vielleicht mehr. Let's say 100,000 people in that stadium. Sagen wir 100,000 Leute in diesem Stadion. Jesus died for the sin, for the sins of the whole world. Jesus starb für die Sünde der ganzen Menschheit. He came as savior of the world. Er kam als Retter der Welt. It's a lot bigger than we could ever imagine. Das ist größer, als wir uns das vorstellen können. There are almost maybe 100,000 people in that stadium. In diesem Stadion sind vielleicht über 100,000 Menschen. And Jesus Christ died for the sins of every single Und Jesus Christus ist gestorben für die Sünde von jedem Einzelnen von ihnen. Every single person in that stadium is a sinner. Und jede einzelne Person in diesem Stadion ist ein Sünder. They are not a sinner because they sin. Sie sind kein Sünder, weil sie sündigen. They sin because they're a sinner. Sie sündigen, weil sie Sünder sind. Psalm 85, Vers 3. We come out of our mother's womb speaking lies. Wir kommen aus unserem Mutterleib lügend. Jesus said, if you have no sin, cast the first stone. Jesus sagt, wenn du keine Sünde hast, wirf den ersten Stein. And the older men left first. Und die älteren Männer sind zuerst weggegangen. Because they understood something the younger men did not. Weil sie etwas verstanden, was die Jüngeren noch nicht verstanden. That the sin nature stays with you. Dass die Sündennatur in dir bleibt. And we never reach a place where we are sinless and we please God. Wir kommen nie an den Ort, wo wir sündlos sind und Gott gefallen. Jesus came to save his people. Jesus kam, um sein Volk zu retten. Come back to that picture. Da gehen wir zurück zu dem Bild. From their sins. Von ihren Sünden. We all have sin. Wir alle haben Sünden. And it's ours. Und es ist unsere. And we do it very easily. Und es fällt uns sehr leicht. Oftentimes very willfully. Oft machen wir es sehr bewusst. Very deliberately. Sehr bewusst. And oftentimes very enjoyably. Absichtlich und oft genießen wir das. Critically, kritisch, arrogantly, arrogant, selfishly, selbstsüchtig. But he came to save his people from their sins. Aber er kam, um sein Volk von ihren Sünden zu retten. Now in light of all those people in that packed stadium. Also, wenn man sich jetzt diese ganzen Menschen im ausgefüllten Stadium vorstellt. How many stadiums of people do you think that Jesus had to die for? Für wie viele Stadions von Menschen musste Jesus sterben? To be the savior of all men. Damit er der Retter der ganzen Menschheit ist. How many do you think? Wie viele glaubst du? 10? Nah. Nein. 100? How many people would 100? Think 100 stadiums of wie viele, people? Wie viele von euch glauben 100? 1,000. 1,000. At least 1,000, right? Zumindest 1,000. It would take, I figured. Es bräuchte, ich habe mir das ausgerechnet. If we calculate just 10 billion people. Wenn wir 10 Milliarden Menschen rechnen. Just 10 billion and there'll be far more than that by the time history is over. Und wenn die Geschichte vorbei ist, dann werden es noch viel viel mehr sein. It would take 100,000 stadiums of people. Es würde 100,000 Stadions von Menschen brauchen. To calculate the same number of people that have been in history till now. Um so viele Menschen aufzufassen wie bis jetzt in der Geschichte. Now, can you blink that for me? Kannst du das so that picture you can't. Machen? Kann man nicht. Okay. Now just picture this stadium. Stellt euch dieses Stadion vor. And we're going to see this stadium for 1 second. Und stellt es euch eine Sekunde lang vor. And then we're going to see another stadium with just as many people in the second second. Und in der zweiten Sekunde ein weiteres Stadion mit genauso vielen Menschen. And in 10 seconds we are going to see 10 stadiums packed with people. In 10 Sekunden würden wir dann 10 vollgepackte Stadien sehen. How long would it take? Wie lang würde es dauern? To see all 100,000 stadiums. Each for 1 second. 100,000 Stadien zu sehen, alle eine Sekunde lang. And Jesus is the savior. Und Jesus ist der Retter. And when he died on that cross. Und als er an diesem Kreuz starb. It was no small thing. Das war keine Kleinigkeit. And we love him. Und wir lieben ihn. Because of what he's done for us. Wegen dem, was er für uns getan hat. How could we not love him? Wie könnten wir ihn nicht lieben? Now in Luke chapter 7 there's a story about a woman who was a sinner. In Lukas 7 ist eine Geschichte von einer Sünderin. You can take the picture away. Du kannst es wegtun. And she was a sinner from the city. Sie war eine Sünderin aus der Stadt. She heard that the Lord was at the home of a Pharisee. Sie hörte, dass der Herr bei einem Pharisäer zu Hause war. So she decided that she would come there. Also wollte sie dorthin gehen. And she kind of slipped in and made her way to his feet. Hat sich da hineingeschummelt und ging zu seinen Füßen. And she was weeping and washing his feet with her tears. Sie weinte und wusch seine Füße mit ihren Tränen. And she was kissing his feet. Sie hat seine Füße geküsst. And then she took very expensive perfume and she was wiping his feet with the perfume. Dann nahm sie sehr kostbares Parfüm und hat seine Füße damit eingerieben. And the Pharisee who owned the house. Und der Pharisäer, dem das Haus gehörte, was very upset and thought if he knew what kind of person this was. Er war sehr erbost und sagte, wenn er wüsste, was das für eine Person ist. He would not let her do this. Würde er sie das nicht tun lassen. And Jesus, either hearing it or knowing his thoughts, und Jesus hat es entweder gehört oder wusste seine Gedanken, said, Simon, let me tell you a story. Er sagte, Simon, ich erzähl dir mal eine Geschichte. There was two men who were in debt to their boss. Zwei Männer haben ihrem Chef waren verschuldet bei ihm. One for 500 denarii and one for 50. Einer schuldete 500 und eine 50 Denare. When neither of them could repay, und keiner von beiden konnte es zurückzahlen. He forgave them both. Da hat er ihnen die Schuld erlassen. Beiden. Who do you think loves him more? Wer glaubst du liebt ihn mehr? And the Pharisee said, "Well, the one who owed him more." Der Pharisäer sagte, na der ihm mehr geschuldet hat. I suppose. Denke ich mal. And the Lord said, "You judge correctly." Und der Herr sagt, das hast du richtig gesagt. He said, "You see this woman here?" Siehst du diese Frau hier? When I came into your home, als ich in dein Haus kam, you didn't give me any water to wash my feet. Hast du mir nicht einmal Wasser gegeben, meine Füße zu waschen? And this woman has washed my feet with her tears. Und diese Frau hat meine Füße gewaschen mit ihren Tränen. And you did not even you did not even kiss my face. Du hast nicht einmal mein Gesicht geküsst. This woman has been kissing my feet since the time she came. Diese Frau hat meine Füße geküsst, seitdem sie gekommen ist. And you did not anoint my head with oil. Du hast nicht einmal meinen Kopf mit Öl gesalbt. But this woman has anointed my feet with precious perfume. Aber diese Frau hat meine Füße gesalbt mit kostbarem Parfüm. And then he said these words. Und dann sagte er diese Worte. Those that have been forgiven little, die, denen wenig vergeben wurde, love little, lieben wenig. Wow. Do you know what? The Lord is not so interested. Weißt du, den Herr interessiert nicht so sehr. In how sinless I can become. Wie sündlos ich werden kann. In a human sense. Auf menschliche Art gesprochen. So much of Christianity is reducing it to a very workable, limited list of duties. So viele Christen limitieren eine Liste von Dingen, die wir tun können für Gott. And then when I can do this, und wenn ich das dann schaffen kann, then God's probably happy with me. Dann freut sich Gott über mich. And all the rest you kind of deny and push under the covers. Und alle anderen werden unter den Teppich gekehrt. Under the rug. It's like I didn't do that. Das habe ich nicht gemacht. I didn't mean to do that. Das wollte ich nicht machen. You see, I do this for you, Lord. Schau, das mache ich doch für dich, Herr. I'm a good Christian. Ich bin ein guter Christ. I'm not a sinner anymore. Ich bin nicht mehr sündig. And they think that this idea of Christianity, und sie denken, dass diese Form von Christentum is what Jesus intended. Ist, was Jesus beabsichtigt hatte. So the emphasis is on a form of morality. Also der Schwerpunkt ist auf einer Form der Moral. Instead of a spirituality that includes morality. Anstelle von einer Geistlichkeit, die Moral beinhaltet. But one from the heart. Aber eine vom Herzen. Jesus came to save sinners. Jesus kam, um Sünder zu retten. The Apostle Paul said, "Of whom I am chief." Und der Apostel Paulus sagte, von denen ich der Größte bin. This woman was forgiven much. Dieser Frau wurde viel vergeben. And she loved much. Und sie liebte viel. How can we love much? Wie können wir viel lieben? Some will say. Manche sagen. Well, if we're forgiven much. Wenn uns viel vergeben wurde. Right. Richtig. But then some others will say. Aber andere sagen. So let us sin. Dann sündigen wir halt. So that we can be forgiven much. Damit uns viel vergeben werden kann. So that we can love much. Damit wir viel lieben können. And that's called antinomianism. Und das nennt man Antinomianismus. Or lawlessness. Oder Gesetzlosigkeit. People who actually promote sin. Menschen, die Sünde They promote it. Sie befördern Sünde. Because they believe, weil sie glauben, that the more they sin, je mehr sie sündigen, the more it glorifies God's grace. Umso mehr gibt es Gottes Gnade Ehre. But we're not talking about that tonight. Aber darüber sprechen wir heute nicht. We're talking about this. Wir sprechen darüber. The more je mehr I am forgiven, mir vergeben wird, the more I love. Umso mehr liebe ich. How can we as a church, wie können wir als Gemeinde, love all the more? Noch mehr lieben. And I would suggest two things today for Christmas. Ich würde heute zwei Dinge vorschlagen für Weihnachten. Number one, erstens, is look at all the people that Jesus died for. Schau dir all die Menschen an, für die Jesus gestorben ist. This is a savior that is worthy of loving. Das ist ein Retter, der es verdient, geliebt zu werden. And when they nailed him to that cross, und als sie ihn an das Kreuz genagelt haben, for Easter I would somehow like to illustrate this. An Ostern würde ich das gern illustrieren. In a more real way. Noch realistischer. I think I'm going to make a real size cross. Ich glaube, ich werde ein original großes Kreuz machen. Yeah. And we're going to put someone on it just with ropes. Und jemanden mit Seilen drauf tun. And we're going to see how long they could stay on that cross. Und wir werden sehen, wie lange der da bleiben kann. In the most comfortable way. So dass es angenehm ist. And we will realize that in a matter of just less than 1 minute they will be in agony. Und wir werden sehen, dass sie in unter einer Minute in Qual sind. Or in two. Oder zwei. No matter how comfortable we try to make it. Egal wie bequem wir versuchen das zu machen. And Jesus would go to the cross. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen. To die for the sins of his people. Um für die Sünden seines Volkes zu sterben. The sins of the whole world. Und die Sünden der ganzen Welt. And number two. Und zweitens. I can love more. Ich kann mehr lieben. By receiving the truth more, wenn ich mehr Wahrheit empfange, and letting the truth speak to my heart, indem ich die Wahrheit zu meinem Herzen sprechen lasse, because the more I know the truth, denn je mehr ich die Wahrheit kenne, the more I realize, desto mehr werde ich how sehen, wonderful his gift of eternal life is. Wie wunderbar sein Geschenk des ewigen Lebens ist. There's two kinds of sins. Es gibt zwei Arten von Sünden. There's the sins of omission, die Sünden, die man nicht tut. And the sins of commission. Und die Sünden, die man begeht. That means the things I do that are sinful. Die Sünden, die ich tue, die sündig sind. And then the things that I don't do that are sinful. Und die Dinge, die ich nicht tue. I didn't love. Ich habe nicht geliebt. I didn't pray for that person. Ich habe nicht gebetet für diese Person. I wasn't kind. Ich war nicht freundlich. I didn't suffer long. Ich war nicht geduldig. I wasn't generous to a poor person. Ich war einem Armen gegenüber nicht I wasn't respectful toward my parents. Ich habe meine Eltern nicht geehrt. I wasn't respectful toward a leader. Ich hatte keinen Respekt vor einem Leiter. I wasn't honest. Ich war nicht ehrlich. All the sins we do by not doing something. Alle Sünden, die wir begehen, weil wir etwas nicht tun. And then all the sins we commit by doing something. Und dann noch all die Sünden, die wir begehen. Reacting. Negativ reagieren. Stealing. Stehlen. Everything imaginable. Alles, was man sich vorstellen kann. This is my point tonight. Darum geht's mir heute. We don't have to purpose to sin more to love more. Wir müssen nicht absichtlich mehr sündigen, damit wir mehr lieben können. Do you know why? Weißt du warum? Because we sin enough the way it is. Weil wir eh schon genug sündigen. Believe me. Glaub's mir. We sin enough the way it is. Wir sündigen eh schon genug. But the point is. Aber es geht darum. That if we would just expose our hearts to the truth, wenn wir unser Herz der Wahrheit aussetzen, these things that grieve God, dann werden diese Dinge, die Gott betrüben, would be more exposed, kommen mehr ans Licht. And if I humbled my heart, und wenn ich mein Herz demütigen würde, and I was thankful for all the things that the Lord forgives me, und dankbar wäre für alles, was der Herr mir vergibt, I wouldn't have to sin more to love more. Müsste ich nicht mehr sündigen, um mehr zu lieben? I would just have to be more honest with God to love more. Sondern müsste nur ehrlicher sein mit Gott, um mehr zu lieben. Do you understand? Versteht ihr das? So many people. So viele. So many Christians. Are in this hide and seek kind of a life with God. Viele Christen sind in diesem Versteckspielleben mit Gott. Here comes God. Hier kommt Gott. I didn't do anything. Ich habe nichts gemacht. I saw that. What? Ich habe das gesehen. Was? Why do we hide it? Warum verstecken wir das? We sin anyway. Wir sündigen sowieso. If you didn't pray for me this week, you've sinned. Wenn ihr nicht für mich gebetet habt diese Woche, habt ihr gesündigt. If I didn't pray for you this week, I've sinned. Wenn ich diese Woche nicht für euch gebetet habe, habe ich gesündigt. The prophet Samuel said about Saul. Der Prophet Samuel sagte über Saul. God forbid that I would sin by not praying for you. Gott bewahre, dass ich mich versündige, indem ich nicht für dich bete. Have we all sinned this week? Haben wir alle diese Woche gesündigt? How many have not sinned? Wie viele nicht? Should we keep going on? Sollten wir weitere Beispiele bringen? All we have to do, alles was wir tun müssen, is give our hearts to the truth. Ist unser Herz der Wahrheit ausliefern. And say, Amen. Und sagen Amen. Amen. Amen. Oh, that's me again. Schon wieder ich. Oh boy, that's me again. Oh Mann, das bin schon wieder ich. I'm taking a beating tonight. Also heute werde ich geschlagen. But thank God for His mercy. Aber Gott sei Dank für seine Gnade. Now I've got an opportunity to love all the more. Jetzt kann ich schon wieder noch mehr lieben. Wow, you've really been a loving person this year. Du warst dieses Jahr so liebevoll. Do you know why? Ha, weißt du warum? Because I've been exposing myself to the truth. Weil ich mich der Wahrheit ausgesetzt habe. And because I know the finished work gospel of Christ. Und weil ich das Evangelium vom vollbrachten Werk Christi kennen. I'm not afraid to be honest. Habe ich keine Angst, ehrlich zu sein. There's no condemnation in Romans 1. Es gibt keine Verdammnis in Römer 1. I am his child. Ich bin sein Kind. In Galatians 3. In Galater 3. Why should I fear? Wovor sollte ich mich fürchten? To be honest before my father. Ehrlich zu sein vor meinem Vater. And everything I'm honest about. Über alles bin ich ehrlich. Is one more reason to love him all the more. Und da gibt es dann wieder einen Grund mehr, ihn mehr zu lieben. Imagine a church that doesn't love. Stell dir eine Gemeinde vor, die nicht liebt. And I'll show you a church. Und ich zeig dir eine Gemeinde, that doesn't sin less, die nicht weniger sündigt, it just sondern confesses it less. Sie bekennt weniger Sünden. Hiding it under the rug. Sie versteckt es unterm Teppich. Is a hurt to ourselves. Das schadet uns selbst. Because everything I can bring forth. Denn alles, was ich ans Licht bringen kann. Oh Lord. Oh Herr. I didn't love my wife. Ich habe meine Frau nicht geliebt. I didn't love the church. Ich habe die Gemeinde nicht geliebt. I just reacted again. Jetzt habe ich schon wieder negativ reagiert. And look at this thought. Und schau dir den Gedanken an. And here I was reactionary. Da habe ich schon wieder reagiert. Lord, thank you for saving me. Herr, danke, dass du mich gerettet and hast. And I worship you as Savior. Und ich bete dich an als Retter. You see, our worship is directly connected. Siehst du, unser Anbetung ist direkt verbunden to the revelation that our sins have been forgiven. Mit der Offenbarung, dass unsere Sünden vergeben wurden. So our worship. Also unsere Anbetung. Show me a person that doesn't worship God. Zeig mir jemanden, der nicht Gott anbetet. And I'll show you someone who's not transparent about their sin before God. Und ich zeig dir jemanden, der nicht ehrlich ist vor Gott mit seinen Sünden. And then show me someone who doesn't express love toward the brethren. Und dann zeig mir jemanden, der nicht liebevoll ist mit seinen Brüdern. And I'll show you someone who's not honest with their sin. Und ich zeig dir jemanden, der nicht ehrlich ist mit seiner Sünde. We don't need to sin more to love more. Wir brauchen nicht mehr zu sündigen, um mehr zu lieben. We just need to be honest before the Lord. Wir müssen nur ehrlich sein vom Herrn. Oh Lord. Oh Herr. This year I want to pray more. Dieses Jahr möchte ich mehr beten. I want to pray for people who have cancer. Ich möchte für Menschen beten, die Krebs haben. I want to have a prayer book. Ich möchte ein Gebetsbuch haben. I want to pray for children. Ich möchte für Kinder beten. I want to pray for relatives. Für Verwandte. Lord, I want to see you work in people's lives. Ja, ich möchte dich sehen, wie du im Menschen I know that your word says. Wirkst. Ich weiß, dass dein Wort sagt. We have not because we ask not. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Lord, forgive me. Herr, vergib mir. For being so indifferent. Dass ich so gleichgültig bin. Forgive me. Vergib mir. Those who are forgiven much. Die, denen viel vergeben wurde. They love much. Lieben viel. And this is the miracle of the body of Christ. Und das ist das Wunder des Leibes Christi. That God could take something so bad as sin. Dass Gott etwas so Schlimmes wie die Sünde nehmen kann. And work it for the good. Und es zum Guten verwenden kann. So that it would motivate us. So dass es uns motiviert. The forgiveness of our sin. Dass die Vergebung unserer Sünden. Would motivate us to lift our hands and worship Christ. Motiviert uns, unsere Hände zu heben und Christus anzubeten. He's the Savior. Er ist der Retter. Of the whole world. Der ganzen Welt. The whole world. Der ganzen Welt. If we could see those stadiums. Wenn wir diese Stadions sehen könnten. Just for an hour. Nur für eine Stunde. Just for one hour. Nur für eine Stunde. I think we would weep. Ich denke, wir würden weinen. Stadium after stadium. And when Jesus shed his blood. Und als Jesus sein Blut vergoss. His blood covered the sins of the whole world. Hat sein Blut die Sünden der ganzen Welt bedeckt. Wow. Wow. So with that, let's pray tonight. Also lass uns damit beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We're never going to grasp it on earth. Wir werden das auf der Erde nie verstehen. We can only try. Wir können es nur versuchen. We can only pray that you'd open our hearts. Wir können nur bitten, dass du unsere Herzen öffnest. Someday when we stand before you, aber eines Tages, wenn wir vor dir stehen werden, with billions of other people, mit Milliarden anderer Menschen, we will begin to understand. Werden wir beginnen zu verstehen. And Lord Jesus, when you stand there, und Herr Jesus, wenn du dort stehst, as the King of Kings and Lord of Lords, König der Könige und der Herr der Herren, with the nail scars in your hands, mit den Wunden, der Nägel in deinen Händen, then we will understand in a much better way, wir viel besser verstehen, that you are the Savior of the world, dass du der Retter der Welt bist. Our Lord and Savior Jesus Christ. Unser Herr und Retter Jesus Christus. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du hier heute Abend. If you die, you don't know you'd go to heaven. Wenn du stirbst, du wüsstest nicht, ob du in den Himmel kommst. You've never given your heart to Jesus. Du hast dein Herz nie Jesus gegeben. You've never received him. Du hast ihn nie empfangen. As your Savior. Als deinen Retter. Would you pray with me tonight? Würdest du mit mir beten heute? Say, Lord Jesus. Sag, Herr Jesus. Be my Savior. Sei mein Retter. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. I want to be with you. Ich möchte mit dir sein. For all of eternity. Die ganze Ewigkeit. Please, Lord, I pray. Bitte, Herr. Ich bete.